Die läuft schon. Aufnahme läuft. Okay, dann, nachdem die Aufnahme läuft, einen schönen guten Abend. Es ist 20:03 Uhr. Ich eröffne hiermit die Sitzung des PolGEF-Teams, begrüße alle Anwesenden und auch alle Zuhörer. Und wir haben uns auf geinigt, Gara macht das Protokoll. Ich mache die Moderation und Cyber-Jan. Also Jan aus Thüringer macht die Aufnahme und dann können wir gleich weitergehen. Eröffnung 20:03 Uhr und dann kommen wir gleich zum ersten Tagesordnungspunkt. Das ist eigentlich so hier Technisches. Da gibt es eigentlich nichts Neues, sodass wir gleich zum nächsten gehen können. Oder gibt es noch Fragen dazu? Keine Frage zum Organisatorischen. Dann gehen wir zu Top 1, laufende Projekte. Hier haben wir an erster Stelle, frag deinen MBB. Da steht schon was drin. Das wäre denn der Fall für Michael. Ja, gerne. Also wir haben zwei weitere Stellungnahmen oder Antworten bekommen. Es waren aber mehr Kommentare als Antworten auf unsere Fragen von zwei MDBs. Und ansonsten haben wir morgen hier im Norden eine Veranstaltung von ATTAC, eine Podiumsdiskussion, an der auch ein MDB teilnimmt, der bisher auf unsere Fragen nicht geantwortet hat. Das wird natürlich thematisiert. Außerdem kenne ich den Moderator der Veranstaltung und der hat auch schon gefragt, ob ich genug Fragen hätte. Ich habe ihn da beruhigt. Mal schauen, wie die Veranstaltung läuft. Ich denke, da wird auch ein bisschen Stimmung aufkommen. Gut, danke Michael. Frage dazu an Michael? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir mal zum zweiten, was da noch drin steht, aber das ist ja soweit obsolet. Oder will noch jemand Wahlkampf Bremen bzw. Wahl Bremen noch in Nachbetrachtung etwas sagen? Ja, ich würde doch begrüßen, wenn wir darüber nochmal sprechen würden, über den Wahlausgang in Bremen, Bremerhaven. Also ich fände es gut, wenn die Beteiligten und die Unterstützer sich mal zusammensetzen und mal das Ganze ein bisschen auswerten. Das muss ja jetzt nicht in der nächsten Woche geschehen, vielleicht wenn das alles sich ein bisschen beruhigt hat, aber ich fände es doch ganz sinnvoll, wenn wir darüber nochmal eine Aussprache führen würden. Also die Aussprache, denke ich, ist ja vorgesehen für die Marina Kassel. Werden dann auch alle Kandidaten aus Bremerhaven, Bremen dabei sein? Vermutlich nicht, nein. Also was ich hier noch im Pad hier lese, ist zum anderen nochmal der Aufruf, jetzt Wahlkampf ist ja nicht mit der Wahl zu Ende, sondern abplakatiere und ich brauche auch noch, weil sie auch Ding, noch etwas Hilfe. Und da ist ein Aufruf drin, dass wer sich noch bemüßigt fühlt, dort eventuell auch beim Abplakatieren etwas noch zu helfen. Ja, aber in der Analyse des Wahlkampfs, der ja auch sehr aufwendig war, insbesondere in Bremerhaven, auch mit den Berlinern, ist aus meiner Sicht natürlich unbedingt erforderlich. Und man sollte schon klären und dafür plädieren, dass in Kassel, da ist es ja ein Slot, auf jeden Fall Berliner vertreten sind, da gehe ich aber von aus. Und doch bitte auch aus Bremen und Bremerhaven jemand. Die Beteiligung hier in unserer Runde war ja in den letzten Monaten doch sehr dünn, vorsichtig gesagt. Also es muss auf jeden Fall analysiert aufgearbeitet werden. Wir müssen ja auch Rückschlüsse ziehen können für die nächsten Wahlkämpfe. Ja, Michael, wobei ich da selbst nicht genau weiß, das müssen wir auch im Team hier nochmal mit Christoph und so diskutieren, ob eigentlich die PolGEF-Runde wirklich da der richtige Rahmen ist, um so eine Wahlkampfanalyse und solche Dinge zu tun. Das sollte vielleicht doch in einer anderen Runde stattfinden. Ja, ich meinte jetzt auch nicht hier unsere Runde, sondern generell muss das natürlich analysiert werden. Wobei ich halt ein bisschen enttäuscht war, dass also wir ja doch in der Team-PolGEF-Sitzung immer über den Wahlkampf geredet haben, Aktion etc. und eigentlich aus Bremen-Bremerhaven nie ein Kandidat mit dabei war. Aber ist halt so. Okay, gibt's zu Bremen noch Fragen? Und natürlich auch Bremerhaven. Scheint nicht der Fall zu sein. Bauer Jupp, ich lese es gerade, macht nichts mehr, haben das festgestellt. Jan macht heute die Aufnahme. Aber herzlichen Dank trotzdem nochmal. Gut, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, das wäre der Freiheitsserver. Pirat Slash sehe ich im Augenblick nicht. Gut, der tut Dinge. Dann haben wir noch bundesweiten Aktionstag für Transparenz bei Politikern. Den Punkt haben wir, glaube ich, in der letzten Sitzung hier mit reingenommen und aufgenommen. Gibt es dazu jemand, der was sagen möchte? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann können wir wohl, außer es gibt noch irgendjemand, der jetzt noch unter aktuelles bzw. Projekte was hier haben möchte, der möge sich melden. Scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu Top 2. Berichte der Polgefs. An erster Stelle wäre hier der Bund. Christoph sehe ich nicht. Aber Bernd TH war mal da. Bernd? Auch nicht da. Irgendwie haben die heute alle Probleme im Internet. Wer hat das Internet kaputt gemacht? Auch keiner. Mann. Im Zweifelsfall die GroKo. Okay. Ja, dann gehen wir, schieben wir die mal runter. Vielleicht kommt ja nochmal jemand. Gehen wir weiter zu den Länderpolgefs. Baden-Württemberg. Bayern. Bayern ist soweit entschuldigt. Olaf ist noch im Urlaub. Das hat er ja angekündigt. Berlin, Brandenburg, Bremen, der Christian ist entschuldigt, der ist beim Abplakatieren, was ja verständlich ist. Das erklärt auch, warum Robert vorhin bei Projekte keiner da war. Und dann Hamburg. Hamburg tut auch Dinge. Und dann kommen wir zu Hessen. Schnappi, dich habe ich gesehen. Schnappi, du versuchst zwar was zu sagen, aber ich höre dich zum Beispiel nicht. Nein, nur rote Lippen. Noch nichts. Du musst das Mikro auch einstecken. Schnappi, falls du uns hörst, ich würde mal weitergehen. Kann schon mal versuchen, ob im Papagei oder so, ob du das Problem lösen kannst. Er hat gerade schon geschrieben, wir sollen jemand anderen vorlegen. Und ihr probiert es gleich mit Reese. Alles klar, zieh dir mal, das war als annehmend, ne? Das war, weil er ist ja da. Okay, dann legen wir mal Schnappi nach Hinterhessen und kommen zu Mecklenburg-Vorpommern. Okay, tut auch Dinge, dann Niedersachsen. Thomas. Na, dann versuche ich mal mein Glück. Ja, also in dieser Kabinett den Termin für die Kommunen, so wie beim letzten Mal auch. Wir sind natürlich in Vorbereitung dafür, ein nächstes Vorbereitungsbeistand. So langsam melden dafür dann auch wohl potenzielle Kandidaten an. Das freut mich sehr, auch wenn es diesmal etwas an den Außenrändern Niedersachsens ist, in diese hübsche kleine Stadt noch einfindet. Am letzten Samstag hatten wir hier in Hannover den Global Marihuana Marsch mit rund 300 Teilnehmern. Ich bin auch kurzfristig dazu gebeten worden, eine Rede zu halten. Mampel ist auch nicht das Beste. Am 23., 24., 5. bekannterweise CSD und den Rest seht ihr im Pad. Gut, danke Thomas. Frage an Thomas? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu Nordrhein-Westfalen. Manfred. Ja, moin moin. Großartig viel ist in der letzten Zeit nicht gelaufen. Ihr lest im Pad vom Global Marihuana March in Köln und in Dortmund. Dann gibt es ein trauriges Vorkommnis. Der Fraktionsgeschäftsführer der Landtagsfraktion, der Harald Wiese, ist leider verstorben. Ich habe da mal so einen Nachruf verlinkt für den, den es interessiert oder für die, die es interessiert. Weiterhin habe ich mal verlinkt ein Interview mit der Simone Brandt, die so ein bisschen die Anfangszeiten der Fraktion in einem Interview in der Flaschenpost beleuchtet. Halte ich auch für lesenswert. Angekündigt habe ich den Zukunftskongress Dortmund. Dort ist auch viel Lesestoff dahinter. Das halte ich für ein sehr interessantes Event und ich hoffe, dass wir damit auch medial aufschlagen können und werden. Dann sind in einigen Städten Bürgermeisterwahlen, an denen in einem Fall, wie ich weiß, ein eigener, also ein Piratenkandidat, teilnimmt. Ansonsten unterstützen wir in einigen Städten Kandidaten, vornehmlich tatsächlich grüne Kandidaten. Dazu gibt es aktuell schon Planungen und natürlich haben wir begonnen, Landtags- und Bundestagswahl 2017 zu planen. Dann sehe ich noch eine Frage, ob wir was in Sachen Netzneutralität Telekom tun. Kann der Fragesteller die noch mal ein bisschen erweitern, die Frage bitte? Okay, möglicherweise ist der Fragesteller nur im Pad. Ich sehe, die Frage wird gerade... Okay, ich sehe das Protokoll. Der Fragesteller scheint nicht im Mumble zu sein. Insofern kann ich auf keine konkrete Aktion im Moment verweisen, die wir in Sachen Telekom-Netz und Neutralität Bonn geplant haben oder von der ich schon weiß. Ich bin der festen Überzeugung, dass das im Rahmen unserer Aktivitäten mittelfristig auch in Bonn besonders zum Tragen kommen wird. Aber ich kann nichts Konkretes sagen. Damit wäre ich fertig. Fragestelle ist auch da. Könnte ich kurz erklären? Gerne. Am 21. Mai habt ihr in Köln die Hauptversammlung der Telekom. Das wäre für eine Piratenpartei, die wenig mitgliederstark ist, die Chance, mit wenig Aufwand in Medienaufmerksamkeit zu kommen, um für Themen wie keine Vorratsdatenspeicherung, keine Netzneutralität oder freie Netze oder sonst demonstrieren. Deswegen bin ich da vor 2 Wochen auf euch zugekommen, glaube ich, oder noch ein bisschen früher und habe darum gebeten, dass ihr euch da was einfallen lasst und ein wenig politisch aktiv werdet und da vielleicht ein Schild hochhaltet. Da würde ich gerne wissen, ob da irgendwas gemacht wird oder ob ihr euch denkt, ja, die Telekom ist nächstes Jahr auch wieder da. Also wir gehen davon aus, dass die Telekom auch nächstes Jahr wieder da sein wird und wieder eine Versammlung abhalten wird. Aber du hast recht, das ist thematisiert worden. Ich erinnere mich auch daran, dass wir es vor Wochen besprochen haben. Allerdings ist nichts Konkretes bislang passiert. Ich werde das umgehend thematisieren und vielleicht schaffen wir es schon am Donnerstag etwas Konkretes festzuzurren. Du hast völlig recht, ist wichtig, da sollten wir präsent sein, da sollten wir Flagge zeigen und da sollten wir vor allen Dingen Thema zeigen. Also, soweit ich weiß, braucht ihr nur eine Aktie, rechtzeitig gekauft und dann habt ihr auch Rederecht. Das wäre die zweite Aktion. Dafür habt ihr aber nicht mehr so viel Zeit. Das muss bei der Telekom bis in 2 Tagen eingeliefert sein. Ich habe hier zum Beispiel eine Aktie liegen mit Überschreibungsformular, aber da müsste sich dann jemand vom Landesverband NRW melden und sagen, hey, ich hätte gerne diese Möglichkeit. Ich werde mich bei dir melden. Gut. Danke, Dani. Danke, Dani. Noch Frage an NRW? Ja, ich habe hier eine kurze Anmerkung. Ich habe gerade mal den Link aufgemacht, Ökonomie der Zukunft. Da habt ihr als Termin eingetragen, der 23. Mai 2014. Ich glaube, das solltet ihr noch korrigieren. Schön, dass das Augenpaar 5 und 6 mehr sieht als die ersten 4 Augen. Danke dafür, ich werde es veranlassen. Danke, Gernot. Keine Ursache. Noch Fragen? Gut, dann können wir weitergehen zu Rheinland-Pfalz. Schönen guten Abend. Ja, bei uns sieht eigentlich alles so aus wie immer. Es läuft. Wahlkampfvorbereitungen für die Landtagswahlen laufen heftiger, nenne ich es mal so. Interessant wäre wirklich die Analysen aus Hamburg und Bremen. Die könnten wir wahrscheinlich einbauen. Dann gibt es bei uns den Landesparteitag in Ludwigshafen. Dort sind noch Ämter zu vergeben, Wahlleitung, Mitarbeitung und Mitarbeit und so weiter. Dann steht bei uns jetzt ein Termin zur Freiheit statt Angst fest. Dort haben wir auch ein relativ breites Bündnis. Der Untertitel dieser Demo ist Überwachung geht gar nicht. Kann man natürlich gucken, ob wir da ein bisschen Piraten aus den umliegenden Ländern bekommen. Dann was mich wundert, ist, dass die Freiheit statt Angst oben nicht bei den Projekten steht, wollte ich noch sagen. Da gehört sie eigentlich auch hin. Dann als kurzen Hinweis mal, wir hatten einen unabhängigen Kandidaten, der Pirat ist, zweiter Vorsitzender im Kreis Ahrweiler. Der hat bei der Landratswahl jetzt am Wochenende 25% erreicht, war aber auch der einzige Gegenkandidat eines CDU-Mannes. Ist einigermaßen gut angekommen, diese Sache, weil andere Parteien einfach sich gar nicht getraut haben, Gegenkandidat aufzustellen, weil weil der Landrat halt wohl etwas übermächtig dort ist und dieses Demokratie, also dass die Piraten einfach aus Demokratiefairness einen ausgestellt haben, ist mit den 25% auch honoriert worden, teilweise auch in den Medien honoriert worden. Die Wahlbeteiligung von 29% war natürlich unter aller Sau, kann man so sagen. Dies einfach nur mal als Hinweis. Gut, wenn noch einer Fragen hat. Ja. Ich würde gern wissen, ob aus den Landtagswahlkämpfen, die wir jetzt hinter uns haben, da haben wir ja gesehen, dass wir jetzt nicht mehr so viele Aktive haben und dass wir den Aktiven, die da sind, ein wenig mehr Planungsumfeld geben müssten. Wie sieht's da aus? Habt ihr da schon irgendwelche Schlüsse gezogen und in Koordinierung mit dem Bundesverband für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ein paar Vorbereitungen getroffen hinsichtlich, hey, wie wär's, wenn jetzt zum Beispiel Hessen übernimmt den Bereich um Mainz rum und dann kommt Baden-Württemberg, macht da unten Kaiserslautern und Bayern macht bei Ludwigshafen irgendwas, dass man so das Land ein bisschen aufteilt und die anderen Landesverbände schon frühzeitig mit einbindet, Termine für die klar macht und sagt, hey, das wird das Wochenende sein, wo wir euch im Wahlkampf brauchen, bitte kümmert euch um diesen Bereich. Haben wir noch nicht gemacht. Einfach auch mal zwei Gründe. Die Länder rund um uns herum, Baden-Württemberg hat am gleichen Tag Wahl, Landtagswahl, Hessen hat eine Woche vorher Kommunalwahl mit Nordrhein-Westfalen. Da war ich am Landesparteitag, habe dort am Landesparteitag ziemlich viel, ich sag mal, Socializing gemacht, habe auch eine kleine Ansprache am Mikro gehalten und darum gebeten, dass man uns unterstützt. Saarland haben wir das ebenso gemacht. Dort sind auch schon entsprechende Angebote rübergekommen, aber terminiert haben wir noch nicht. Wir werden auch erst terminieren können oder wir werden erst terminieren, wenn wir unsere AV fertig haben. Wie gesagt, Helfer werden wir wahrscheinlich, da wir zurzeit noch ein recht gutes Wahlkampfteam haben, werden wir Helfer wahrscheinlich sehr schnell entsprechend einteilen können. Gut. Eine Bitte. Ja, Danny. Die Bitte, das doch wirklich mit dem Bundesverband zu koordinieren und nicht so, hey, ich war mal auf dem Parteitag bei denen und denen und die müssten das eigentlich wissen, sondern wirklich festgezogen dann mit Bundesverband und Bundeskoordinator für Wahlkampf, dass wir da fest Mine an die LVs geben können, weil wir haben wirklich gesehen, es kommen nicht so viele, es kommen dann vereinzelt Leute, die sich die Arbeit machen, nachzufragen. Und wir brauchen einfach mehr für so ein Flächenland wie Rheinland-Pfalz. Ich kenne gar keinen Bundesordinator-Wahlkampf. Den gibt es gar nicht. Ich bin aber wohl mit dem Bundesvorstand in Kontakt. Wir haben zum Beispiel auch in Weimar sehr viel über diese Wahlkämpfe gesprochen. Übrigens auch untereinander Baden-Württemberg und RLP und so weiter. Richtig. Noch eine Anmerkung von mir zum in Thüringen wird ja jetzt am 16.05. auf unserem Landesparteitag anschließend auch so ein Wahlkampf-Nachbetrachtungsplenum stattfinden, wo man auch eine Auswertung machen könnte. Die könnte man natürlich dann auch Rheinland-Pfalz natürlich, wenn die dementsprechend aufgearbeitet ist, auch zur Verfügung stellen. Da könnte man auch vielleicht noch was rausziehen. Und noch Frage an Rheinland-Pfalz, an Jürgen? Scheint nicht der nett. Aber unser Gensek und ich sind am Überlegen, ob wir bei Ludwigshafen mal reinschneiden. Und da könnte man ja dann auch schon ein kleines bisschen über Wahlkämpfe koordinieren. Nur so als Anmerkung. Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja schon miteinander gesprochen. Jo, in dem Fall gehen wir weiter zum Saarland, Erich. Dann wärst gleich du dran. Bei euch gibt es nichts Wichtiges. Vielleicht wäre das noch eine Möglichkeit, das dort auch nochmal einzutragen. Ja, wie gesagt halt, selbst das hier ist nicht wirklich spruchreif, dass wir dahin wollen. Das ist jetzt nochmal so eine Geschichte, das müsste ich mit dem Thorsten noch genauer bereden. Wie gesagt, es ist in dieser Woche nicht wirklich was passiert, was es erwähnen ja wert macht und deswegen halte ich jetzt auch lieber die Klappe. Okay, gibt's Frage an Saarland? Erich, Sie sind gnädig mit dir. Dann Sachsen, tut auch Dinge, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Kathi, aber da habe ich gehört, die ist heute schon entschuldigt, aber da ist ein bisschen was eingetragen. Möchte es jemand vortragen? Ja, ich bin da, sie hatte mich angerufen, dass sie nicht kann, irgendwas mit Hochzeitsvorbereitungen, irgendwelchen unwichtigen Kram, keine Ahnung. Einmal haben wir beschlossen, Terminplan Landtagswahlkampf 2017, das geht jetzt in die Umsetzung, einschließlich der Termine für Landesparteitage, Aufstellungsversammlungen und so weiter, wollen wir jetzt schon die entsprechenden Lokalitäten suchen und festmachen oder zumindest reservieren, damit wir die Termine haben. Dann wird es, wird sich zumindest, oder Kathi auf der Marina, also Kathi weiß ich auch nicht, ob sie kommt, aber ich werde zumindest auf der Marina Kassel sein und dann auch mal mit dem Saarland und NRW reden. NRW hat einen ähnlichen Plan in Arbeit oder beschlossen, weiß ich nicht, Paki hatte da irgendwas geschrieben, dass wir die, wenn wir wissen, wann unsere Landtagswahlen sind, die sind im Frühjahr in allen drei Bundesländern, dass wir bestimmte Sachen einfach takten, dass wir also keine Landesparteitage oder Aufstellungsversammlungen auf den gleichen Tag legen, sondern vielleicht eine Woche später, sodass wir öfter die Möglichkeit haben, in der Presse erwähnt zu werden und nicht einfach unter ferner liefen, da war noch was. Dann werden wir uns an der FSA in Hamburg beteiligen. Da wollen wir hin. Da sind wir gerade in den Vorbereitungen. Die Menge der Leute ist nicht mehr so da, aber wir wollen zumindest versuchen, aus Kiel, aus Lübeck, so mit Gruppenfahrkarten dann nach Hamburg zu fahren. Westküste muss ich gucken. Wenn ich an der Westküste irgendwo noch ein paar Leute einsammeln kann, dann kann ich ja auch so eine Gruppenfahrkarte nehmen und dann die Westküstentrasse lang machen. Am 31. haben wir Kommunalpiratentreffen und wir sind im Moment oder warten eigentlich auf unseren Justiziar, dass er Verträge ausarbeitet. Wir wollen Mario Tanz auch als Pressesprecher des Landesverbandes anstellen auf Honorarbasis. Das muss sehr gründlich gemacht werden. Es muss auch bezahlt werden, auf jeden Fall, weil der Landesrechnungshof sowas genau prüft, wenn eine Person Pressesprecher von der Fraktion und vom Landesverband ist. Das ist machbar, das macht der SSW schon seit Jahren, auch recht erfolgreich. Die sind ja auch etwas kleiner und brauchen nicht unbedingt zwei Leute, können auch vielleicht nicht zwei Leute extra bezahlen. Der Pierre Dietrich macht das da. Das muss halt nur auch rechtssicher dementsprechend vorbereitet und ausgearbeitet werden. Und das ist gerade die Arbeit, weil wir im Pressebereich einfach schneller reagieren müssen. Also wir hatten jetzt diesen GEMA-Fall, da stand heute was in der Presse, das ging heute erst raus, unsere Pressemitteilung. Das hätte natürlich gestern rausgehen müssen, damit das mit in die vielleicht noch erwähnt wird. Da sind wir aber weiter am Ball, dass dieser Fall von diesem Singkreis, der ist ja in Schleswig-Holstein, das sind ein paar nette Damen irgendwo an der Ostsee drüben. Und ich hoffe, ich hatte Anne das geschrieben, ich habe jetzt auch keine Rückmeldung, dass Anne mal da vorbeifährt und versucht, mit denen einen Termin zu machen, ob wir vielleicht Pfingsten vorbeikommen können. Dann bringe ich meine Gitarre mit, bringe ein paar von diesen Liederheften mit, stelle ich zusammen, diesen GEMA-Freien und dann können wir mal so einen kleinen Singkreis machen. Aber da müssen wir gucken, ob die das wollen, ob sie dazu bereit sind. Dankeschön, Christian. Fragen an Schleswig-Holstein? Keine Frage, aber eine kurze Rückmeldung in Sachen NRW. Ja, Paki hat da so eine erste Timeline gepostet und ja, wir werden uns sicherlich abstimmen mit den Saarländern und mit euch. Ja, ein Hinweis noch. Ich werde das noch ein bisschen aufbereiten. Ich habe es im Moment in der OwnCloud, aber wer interessiert ist an Dauerwohnungssicherung, Dauerwohnungsbau, das ist auf Sylt natürlich ein extremes Thema. Wir haben gestern im Bauausschuss zumindest durchgewunken, so ein Konzept, dem Konzept beigefügt sind vier Rechtsgutachten, die beziehen sich natürlich auf die Sylter Situation, die gehen hin und wieder vielleicht auch mal auf die Landesbauordnung ein, aber im Wesentlichen ist das Bundesbaugesetz und die Baunutzungsverordnung, die bundesweit gelten, also wer in dem Bereich da ist, ich werde das auch nochmal bei uns auf der Webseite dann auseinandernehmen, weil ich habe jetzt also nur den eigenen Tagesordnungspunkt, wo das alles halt hintereinander weg ist und werde nochmal so zwei, drei Stichworte schreiben zu den Rechtsgutachten und die können sich andere dann runterziehen, die so am Thema Wohnungsbau oder Dauerwohnungssicherung dran sind. Wir haben ja in Niedersachsen auch ein paar hübsche Inseln. Norderney hat ja genau das gleiche Problem wie Sylt. Wenn du mit den Sachen fertig bist, kannst du mir Links oder Inhalte dann mal rüberschicken? Ja, ich kann dir auf jeden Fall schon mal das gesamte, noch nicht sortierte schicken. Ach, sortier ruhig erst. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum Kommunalwahlkampf. Ja, Borkum war gestern ein Thema, weil die ja es geschafft haben, Bebauungsplan aufzustellen, der Zweitwohnungen verhindert, Dauerwohnungen zulässt und vor Gericht durchgekommen ist. Das ist ja immer noch ganz wichtig, dass das Ding auch in der Rechtsprechung dann besteht. Gut, dankeschön. Dann noch Frage an Schleswig-Holstein. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann habe ich gesagt, Schnappi, du bist wieder da. Geht es jetzt? Schnappi schreibt gerade, sein Mikrofon ist defekt. Das ist, ist halt also stumm. Irgendjemand, der vielleicht das übernehmen könnte für Hessen, oder soll man es einfach bloß kurz verlesen, Schnappi, für die Aufnahme? Gut, dann machen wir erstmal weiter mit Thüringen. Jan? Ja, guten Abend. Also wir haben jetzt am Samstag, am 16.05. haben wir unser Verwaltungstreffen, Wahlkampfplenum und Landesparteitag haben wir da. Der Generalsekretär hat dort einen zweiten Mahnlauf gestartet, was halt auch wieder ein bisschen Geld in die Kasse bringt. Und es gibt eine Freiheit statt Angst am 12.09. Beginn ist 13 Uhr. Und ich glaube, ich jetzt dafür der Ansprechpartner, muss ich ja mal sagen. Vielen Dank erstmal. Gut, Dankeschön, Jan. Frage nur an Thüringer. Ja, ich höre gerade Geld in die Kassen. Habt ihr denn auch andere Sachen außer Mahnläufe und eure Mitglieder daran zu erinnern, bezahlt mal euren Mitgliedsbeitrag, um an Geld zu kommen, um die Kassen ein wenig zu füllen? Also wie sieht's aus mit Fundraising und solchen Sachen? Oh, da bin ich überfragt. Ich werde mal die Frage an den Schatzmeister weitergeben. Danny, da kann ich dir zu Teilen antworten. Das wird unter anderem wahrscheinlich jetzt am Wochenende auf dem Landesparteitag bzw. Plenum auch eins der Themen sein. So, dann habe ich noch, jetzt sind wir eigentlich mit der Länderpolgap soweit durch, außer Schnappi. Ich lese euch kurz, ganz kurz die wichtigste Sache davor, auch für die Aufnahme. Also Rücktritt von zweite Vorsitzende Martina Scharmann. Ist seit Sonntag 1-2 vom Kreisverband Frankfurt, denn dadurch sehr viele Dinge zu erledigen. Freiheit stirbt mit Sicherheit. Die FSA-Bündnistreffe in Frankfurt war letzten Dienstag. Am 30.05., das ist wahrscheinlich die wichtige Meldung, gibt's eine Freiheit statt Angst-Demo in Frankfurt. Denn da finden auch Pressegespräche statt. Der Rest bitte den Links ab Zeile 97 in Pad entnehmen. Danke. So, da wir mit der Länderpolgaps durch sind und vorhin euch schon die Anregung kam, mehrfach jetzt habe ich unter Sonstiges bzw. Informationen noch eingetragen über die ganze Freiheit statt Angst Demos, die jetzt ja doch scheinbar sich entwickeln und die ja auch noch in der Zukunft liegen. Ja, Wahlkampf Bremen hat sich ja soweit erledigt, die unter den laufenden Projekte aufzunehmen, wäre sinnvoll. Zum einen könnte man dort auch Koordination schaffen, weil transparente Frontplakate oder so irgendwas, was verwendet wird, könnten wir vielleicht auch mehrfach verwenden. Wäre sehr sinnvoll und man könnte auch natürlich Aktivierungsaufrufe und solche Dinge generieren. In dem Fall, wenn nichts dagegen spricht, würde, wird man das dann unter die laufenden Projekte aufnehmen. Soweit ich weiß, gibt es eine zentrale Koordination. Die Koordinatorin ist Sandra Adnasino, die war auch vor ein paar Wochen schon mal hier. Ja, die macht ja im Bündnis selber, da das ja das in Berlin ja nicht mehr gibt, hat ja die Gesamtkoordination im Bündnis genommen. Aber was wir unterhalb jetzt hier innerhalb der Pirater organisieren, könnte man durchaus über das Polgef hier, wie man es auch schon gesehen hat. Einige haben hier schon berichtet, es gab schon welche, andere haben es vor, andere haben es angemeldet. Das ging ja mehr in Richtung von Digital Courage beziehungsweise Freiheit statt Angst.de, dass man dort bis zum 17. sollte man natürlich alle, die angemeldet sind, melden, damit man noch auf die Plakate und auf die T-Shirts kommt. Aber jetzt zur weiteren Koordination und damit wir auch Pirater aktivieren, dass wir die Dinger auch wirklich richtige Demos hinkriegen und da auch auftreten, wäre vielleicht sinnvoll, außerhalb des Bündnisses auch bei uns selber nochmal richtig zu aktivieren. Es ist ein FSA-Beauftragter ausgeschrieben. Vielleicht können ja alle mal Werbung machen, dass sich jemand dafür auch bewirbt. Auch das werden. Ja, Marisa, haben wir gehört. Ich würde sagen, wir tragen das, wir behandeln es nach ganz am Schluss nach der Themenbeauftragte. Habe ich es eh schon unter eingetragen, unter Informationen bzw. sonstiges. Dann können wir da das Ganze auch nochmal unter reinschreiben. Zum Beispiel auch Aktivierung oder Bewerbungen für den FSA-Beauftragte. Genau solche Sachen sollte man dann dort behandeln. Darf ich hier kurz mal reinspringen? Ja, Sascha, du wolltest eh einen Werbeblock, deshalb habe ich das auch gemacht, zur FSA machen. Da sind wir im Augenblick. Ja, okay. Nur eine Kleinigkeit, das gilt nicht nur für die FSA, sondern auch für andere Events, die halt so einen Demo-Stil haben. Mir ist bei der Recherche zu Fotos zur FSA von den letzten Jahren ist mir aufgefallen, dass die Grünen da immer sehr geschickt sind. Und zwar haben die immer grüne Heliumballons dabei. Und da ist nicht den ihr Logo drauf, sondern teilweise sind sie einfach nur grün oder halt passend zur Demo. Aber auf Fotos füllt das immer sehr viel aus. Das heißt, wenn ihr die Option habt, besorgt euch orangene Heliumballons für die FSA oder für was für ein Event auch immer und nehmt die mit. Das könnt ihr euren FSA-Beauftragten in den Ländern dann auch entsprechend nochmal sagen. Nur als kleiner Hinweis von mir, weil mir das eben aufgefallen ist bei meiner Recherche. Danke, Sascha. Jetzt zu dem Themenkomplex FSA noch Frage. Gut. Dann gehen wir weiter zum nächsten Tagesordnungspunkt, die Themenbeauftragten. An erster Stelle Bruno. Das kann sein, dass der wieder mal später kommt. Das war beim letzten Mal auch so. Ich werde auch diesmal die Sitzung nicht gleich, wenn alle durch sind, abbrechen, sondern noch ein kleines bisschen warten. Das war beim letzten Mal etwas unglücklich, da wir so schnell waren. Sind zwei dann hinterher noch gekommen und haben verwundert festgestellt, dass schon Ende war. Also ihr müsst mich heute länger ertragen. Bruno hat getwittert, er ist auf einer TTIP-IP-Veranstaltung und kommt nicht. Okay, gut. Dann Sozialpolitik, Gernot. Ja, schönen guten Abend nochmal zusammen. Ich wollte kurz berichten, gestern hatten wir eine interne Arbeitsbesprechung zum Thema Jobcenter-Telefonlisten. Das war die zweite interne Arbeitsbesprechung und wir kommen da sehr gut voran. Wir glauben, dass wir schon in den Anfang Juni oder Ende Juni, Anfang Juli mal so einen Probelauf laufen lassen können intern. Also die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und es war eine sehr konstruktive Sitzung, wie auch die erste. Und ich denke, wir machen da sehr gute Arbeit und im Herbst werden wir wahrscheinlich die Telefonlisten dann wieder öffentlich machen können. Dann hatten wir am Sonntag eine Mammelsitzung, Sozialpiraten und Arbeitskreis Soziales Hessen gemeinsam. Es war Zufall, dass beide Termine am gleichen Tag stattfanden und dann haben wir uns kurzfristig zusammengetan und haben gemeinsam über Themen gesprochen. Allerdings muss ich sagen, es ist jetzt noch nichts Konkretes festgelegt worden. Es war mehr oder weniger so eine interne Aussprache und deswegen gibt es momentan auch noch nicht so viel zu berichten. Wenn noch Fragen sind, stehe ich euch gerne zur Verfügung. Danke, Gernot. Wie gesagt, wie ich gerne schon gesagt habe, Frage an Gernot und die Sozialpirate. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter zur Gesundheit. Wolf-Dietrich Brenner, da steht nichts Neues. Dann Umwelt, Bernd Schreiner, immer noch nicht anwesend. Energiepolitik, Michael. Ja, gerne. Also zum einen gab es letzte Woche Bundestagsdebatte zum Gesetzentwurf Fracking. Das Spannendste war die Aussage unserer Umweltministerin Barbara Hendricks, dass sie gesagt hat, also Fracking ist aus energiepolitischer Sicht in Deutschland nicht erforderlich. Da haben die Grünen dann auch gleich eingehakt und gesagt, ja, warum gibt es denn überhaupt den Gesetzentwurf? Ich denke, das ist also eine Aussage, die man auch später noch verwenden kann, wenn Fracking wieder thematisiert wird. Mal schauen, wie der Gesetzentwurf dann letztlich aussieht. Dann war ich letzte Woche auf einer Infoveranstaltung der Bundesnetzagentur zum Stromnetzausbau. sprich zu den überarbeiteten Netzentwicklungsplänen 2014, so wie auch Thomas Blechschmidt in München ja war und Jörg Dietrich in Erfurt. Die Stimmung war durchaus angespannt. Die Bundesnetzagentur hat sich mit Kommentaren zu einzelnen Maßnahmen zurückgehalten. Es gab dann auch drei parallele Sessions. Das war so ein bisschen Nachhilfeunterricht, wie denn so die Verfahrensabläufe sind. Ich war dann auch in einer Session, wo der Vortragende, glaube ich, technisch nicht so ganz fit war. Naja, jedenfalls war also deutlich Kritik geäußert worden von mir, von BIs, insbesondere zum Thema der Südlink-Trasse. Und ich habe unsere Situation aus Friesland angesprochen. Interessanterweise ist korportiert worden, Thomas hat das mitbekommen, dass der Präsident der Bundesnetzagentur vor gut einem Jahr wohl bei einer Veranstaltung des IFO-Instituts in München war und dort unvorsichtigerweise gesagt hat, dass diese Südlink-Trasse für Bayern gar nicht erforderlich ist. Ich habe dann auch eine E-Mail an den Dr. Schneller geschickt von Tenet, dem bin ich so in etwas lockerem Kontakt oder im Moment nicht mehr, aber mal schauen. In der E-Mail habe ich dann auch mal angedeutet, dass das, was an Übertragungsleistung in der Südlink-Trasse vorgesehen ist, von Nord nach Süddeutschland, diese 4 Gigawatt, dass man die vermutlich mit Maßnahmen der Leistungssteigerung der bestehenden Trassen erschlagen könnte. Und es bleibt natürlich dann die Frage, warum denn überhaupt diese Südlink-Trasse? Piraten Hessen sind auch massiv dagegen. Es könnte sein, dass diese Trasse, wie sie im Moment geplant ist, nur der Anfang ist für eine Trasse, die weiter ausgebaut wird, um europäisch denkend hier eine Trasse durch Deutschland zu entwickeln. Sprich von Skandinavien runter nach Italien, da gibt es zuerst Ansätze. Das muss man aber nochmal weiter recherchieren. Interessant war, dass ich auch von BIs angesprochen wurde bei der Veranstaltung in Hannover. Man trifft sich halt doch jetzt immer wieder und wir haben in Niedersachsen einen Landesverband Bürgerinitiativen, die gegen den weiteren Ausbau von Windkraftanlagen an Land sind. Wo ich auch sagen muss, das ist in einigen Regionen auch sehr kritisch zu sehen, so wie bei uns in Ostfriesland. Es gibt sicherlich noch Flecken, wo man das sinnvoll machen kann, aber sicherlich nicht in dem Maße, wie es mal angedacht war, als weiterer Ausbau. Dieser Landesverband hat 100 BIs vereinigt und es gibt jetzt auch den Kontakt von uns zu einem Bundesverband Bürgerinitiativen gegen Südlink. Zu diesem Bundesverband gehören 120 BIs. Und ich habe mich dann heute noch telefonisch länger Zeit mit dem Vorsitzenden unterhalten, ein Ex-Ingenieur, der auch gute Kontakte verfügt, jetzt in Kürze auch mit dem Präsident von der Bundesnetzagentur sich unterhalten wird. Und wir waren uns eigentlich einig letztlich, dass diese Konsultationen, wie sie durchgeführt werden, von der Bundesnetzagentur zum Netzausbau, aber wahrscheinlich auch von anderen Ministerien, dass diese Konsultationen doch mehr eine Beschäftigungstherapie für die Bürger sind. Ich kann das hier ein bisschen aus Ostfriesland bestätigen. Es gibt ja massive Proteste gegen insbesondere zwei Ausbaumaßnahmen hier bei uns in der Region von Bürgern, von kommunaler Verwaltung, vom Landkreis. Und Tenet geht einfach den eingeschlagenen Weg ohne Rücksicht und ohne Rücksprache hier mit der Region einfach weiter. Das scheint sie nicht zu interessieren. Da werden wir aber jetzt massiv Druck aufbauen. Und ich glaube, eine Einflussnahme, politische Einflussnahme ist auch im Moment nur über massiven öffentlichen Druck in Deutschland überhaupt nötig, möglich. Ja, das mal so ein kurzer Abriss. Dankeschön, Michael. Frage dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir zur Landwirtschaft. Birgit, BKT, tut Dinge. Dann Asylpolitik, Leonie, die steht als entschuldigt drin. Dann Kultur und Medien, Lioness. Datenschutz, Patrick Breyer. Dann NSE-Skandal, Zombie, Ja, hallo, grüßt euch. Heute gab es ja eine Veröffentlichung von WikiLeaks und zwar hat WikiLeaks heute die Protokolle von den öffentlichen Sitzungen vom NSA-Untersuchungsausschuss veröffentlicht. Ja? Um das nochmal vielleicht ein bisschen zu erklären, ins rechte Licht zu rücken, was da eigentlich jetzt genau veröffentlicht wurde. Der NSA-Untersuchungsausschuss macht ja immer in den Sitzungswochen vom Deutschen Bundestag am Donnerstag eine Sitzung. Und diese Sitzungen, also es gibt eigentlich jeden Donnerstag zwei Sitzungen. Einmal eine geschlossene Sitzung und eine öffentliche Sitzung. Ja? Und die öffentliche Sitzung zeichnet sich eben dadurch aus, dass Journalisten und andere Interessierte, die sich da angemeldet haben, in diese Sitzung reinkommen können oder zuhören können. Und die Protokolle von diesen Sitzungen, von den öffentlichen Sitzungen, die hat WikiLeaks eben veröffentlicht. Da muss man eben sagen, dass eben solche Sitzungen grundsätzlich eigentlich nicht öffentlich sind. Es kann aber Öffentlichkeit zugelassen werden. Das heißt, diese öffentlichen Sitzungen sehen dann halt so aus, auch da gibt es dann eben einen öffentlichen und einen nicht öffentlichen Teil. Und das, was WikiLeaks eben veröffentlicht hat, ist eben tatsächlich nur das, was in den öffentlichen Sitzungen passiert. Also das, was auch der André Meister von Netzpolitik.org, der immer in den Sitzungen drin sitzt, mitschreibt. Ja, natürlich nicht genau das vom André. Also der André Meister schreibt in den Sitzungen mit, das sieht man ja auf Netzpolitik.org. Und dann schreibt natürlich dort noch ein Stenografist mit, also Stenografie wird in der Sitzung gemacht. Es gibt ein offizielles Protokoll und diese offiziellen Sitzungsprotokolle, die sind von den öffentlichen Sitzungen, an denen jeder teilnehmen kann, die sind bisher nicht veröffentlicht worden. Mit dem Argument immer, dass Zeugen sich ja dann damit halt gezielt vorbereiten könnten. Irgendwie ist WikiLeaks jetzt an diese Unterlagen gekommen und hat die veröffentlicht und hat noch eine andere sehr schöne Sache gemacht. Man kann, also die sind alle auf Deutsch, gibt aber auch englische Zusammenfassungen davon. Und es gibt eben auf der WikiLeaks-Webseite, ich habe den Link da in Zeile 204 reingestellt, gibt es eine Suchmaschine beziehungsweise eine Webseite, wo man diese Protokolle alle sich angucken kann. In der Übersicht halt, geordnet nach den entsprechenden Sitzungstagen und Zeugen. Und dann kann man diese Protokolle halt auch aufrufen, als Webseite und als PDF-Datei runterladen. Und was man auch machen kann, ist, man kann da drin halt bestimmte Ausschnitte halt markieren und da drauf einen Bookmark setzen. Das heißt, man kann damit eben jetzt, sag ich mal, zum Beispiel auf Twitter, wenn man sagt halt, hier der Sensburg twittert irgendwas und das stimmt ja gar nicht, ja, dann kann man gleich in das Protokoll reingehen und die entsprechende Stelle halt markieren und diese Markierung halt als Hashtag sich kopieren und das halt in dem Sinne dann posten. Ja. Und das ist dann ein ewiger Hashtag. Wenn ihn jemand aufruft, dann kommt er genau auf die Seite in der HTML-Ansicht von dem Protokoll und da ist dann der entsprechende Abschnitt gelb markiert. Also eigentlich eine super Sache, um jetzt sich mit diesen Protokollen zu beschäftigen und die Öffentlichkeit immer wieder auf Widersprüche, Lücken, sonstige unlogische Dinge hinzuweisen. Das sind jetzt bis alle Protokolle von Mai 2014 bis Februar diesen Jahres. Das heißt, die letzten Sitzungen, die jetzt gewesen sind im März und April, die fehlen da noch. Gut, Dankeschön. Gibt es Fragen dazu? Ja. Was sagt die Piratenpartei Deutschland dazu, dass WikiLeaks jetzt diese Dinge veröffentlicht hat? Haben wir dazu eine Meinung? Ist das was, wo wir was zu sagen? Oder ist das eher was, was wir halt jetzt sagen, ach, das ist ja interessant, ist ja ein nettes Tool fürs Internet? Also ich würde sagen, wir sollten das halt definitiv begrüßen. Einfach vor dem Hintergrund, dass das Argument natürlich gekommen ist von dem Sensburg. Erstmal, es gab ein bisschen Missverständnis bei der ARD und der Tagesschau. Die hatten erst irgendwie geschrieben, dass die geheime Unterlagen veröffentlicht worden sind. Das stimmt ja nicht. Es ist ja eine öffentliche Sitzung. So ein bisschen muss man sagen, dass die Strategie von dem Ausschuss und der Regierung immer ein bisschen irreführend war, weil per se sind Sitzungen von dem Untersuchungsausschuss eigentlich erstmal nicht öffentlich. Das ist immer so. Das heißt, per Default ist es nicht öffentlich und der Ausschuss kann dann selber entscheiden, inwiefern er Öffentlichkeit zulassen will. Die Parteien, die diesen Ausschuss veranstalten, haben halt vorher gesagt, sie wollen es aufklären, sie wollen jetzt Transparenz schaffen und deswegen wird dieser Ausschuss auch öffentlich sein. Was ja nur zum Teil eben stimmt. Und insbesondere ist es natürlich so, dass die Öffentlichkeit davon, also was man am Anfang gemacht hat, sage jetzt mal, ich finde halt, wir haben halt versucht, die Öffentlichkeit oder die Bevölkerung arglistig zu täuschen, indem sie eben behauptet haben, sie klären jetzt öffentlich auf, was de facto ja nicht so ist. Ja. Wir haben am Anfang ja diese erste Sitzung mit den Verfassungsrechtlern, die haben sie ja sogar gestreamt, beziehungsweise da haben sie eine Aufzeichnung veröffentlicht von der Sitzung, wo die Verfassungsrechtler waren, von der Sitzung, wo der Frank Rieger war. Das heißt, es gab am Anfang ja ein paar Sitzungen mit den Verfassungsrechtlern, mit den Völkerrechtlern, mit dem Frank Rieger vom CCC zu X-Keyscore. Und diese Sitzungen sind auch die Videoaufzeichnungen veröffentlicht worden. Und dann hat man halt gesagt, wir klären das ja öffentlich auf. Fakt ist aber zum Beispiel, dass eigentlich nur die Leute davon Kenntnis nehmen können, die tatsächlich in diese Ausschusssitzung reingehen. Weil in dem Ausschuss, wenn jetzt Zeugenbefragungen sind, dann wird dort halt nichts, da darf nichts aufgezeichnet werden, es darf auch nichts gestreamt werden. Man darf allerdings dort mit Computern drin sitzen und sich Notizen machen. Man darf eben auch aus dem Ausschuss halt Textnachrichten nach draußen schicken, also twittern oder eben einen Live-Blog schreiben. Was der André Meister von Netzpolitik ja macht und ein paar andere Aktivisten, die da drin sitzen. Aber das ist natürlich, sage ich mal, kein stabiler Protest, um die Öffentlichkeit zu informieren. Das heißt, bisher ist eben die Inhalte von diesen öffentlichen Sitzungen eben eine Hohlschuld. Das heißt, wenn du es halt schaffst, dorthin zu fahren oder dort irgendjemanden reinzusetzen, der es dir halt aufschreibt, dann weißt du das halt. Halt nicht, dann erfährst du es halt nur unmittelbar über die Medien. Und was WikiLeaks jetzt eben gemacht hat, ist, die sagen jetzt halt eben, ja, man muss diese Aufklärung halt zum Teil vielleicht crowdsourcen und haben jetzt die Protokolle halt veröffentlicht. Ich glaube, dass wir das halt begrüßen sollten, ja, weil das eben definitiv bedeutet, dass da mehr öffentlicher Druck aufgebaut werden kann auf diesen Ausschuss. Es gibt in den Kommentaren von Tagesschau natürlich kritische Stimmen, die sagen, möglicherweise ist es eine False-Flag-Operation der Regierung, weil natürlich kann jetzt beispielsweise der BND sagen, in der öffentlichen Sitzung wollen wir überhaupt nichts mehr erzählen, denn da müssen wir ja davon ausgehen, dass das dann hinterher auch von WikiLeaks veröffentlicht wird und so weiter. Das wäre halt so das Argument dagegen, das heißt, dass man sagt halt, ja, auch eine Selektorenliste oder ähnliches, wir werden da gar nichts mehr in der öffentlichen Sitzung auf den Tisch legen. Andererseits ist es eben so, eine öffentliche Sitzung ist eben öffentlich. Und wenn ich halt einfach da hingehen kann und mich anmelden kann, mich da reinsetzen kann, dann sind diese Informationen in dem Moment auch nicht geheim. Es sind also auch keine klassifizierten Informationen. Man kann das also auch nicht so einfach kritisieren. Und deswegen glaube ich, dass wir dass wir das halt gut finden und das auch sagen sollten. Was ich auch nochmal sagen möchte, ist, WikiLeaks hat ja jetzt auch vor 2-3 Wochen ein Submission-System wieder eingerichtet. Lange Jahre hatten wir keins und sie hat eben auch jetzt ganz gezielt danach gefragt, ob jemand in irgendeiner Form sachdienliche Hinweise oder irgendwelche Informationen dazu beitragen kann. Das heißt, auf der entsprechenden Seite da, in 2204 ist ja verlinkt, da wird eben auch ganz gezielt danach gefragt, wer halt irgendwelche Informationen hat oder irgendwelches Material hat, soll das da halt den halt hochladen. Und dafür haben wir auch einen Torhüter-Service eingerichtet, kann man sich ja angucken. Wenn der ein oder andere die Protokolle vielleicht durchschaut und sagt, dass ihm dazu noch irgendwas einfällt, dann kann er ja vielleicht diese Möglichkeit nutzen. Dann gibt es jetzt irgendwie noch eine Frage in Teil 205, oder? Also das war die Frage. Ah, ich habe noch ein paar mehr. Jo, dann los, Danny. Also jetzt sind 40 Piraten top informiert und absolut wütend auf diese Regierung, weil da keine Transparenz in diesem Untersuchungsausschuss hergestellt wird und jetzt WikiLeaks herhalten muss, um Transparenz zu schaffen. Das ist schon mal eine super Basis, aber wir wollen ja eine Öffentlichkeit adressieren. Also wäre es ganz, ganz, ganz toll, wenn wir da eine Pressemitteilung zu rausgeben würden. Ich hatte da heute Mittag schon ein Pad aufgemacht. Müsstest du mal auf Netzpolitik oder Presseliste schauen. Das ist ein offenes Pad. und auch die anderen, die da sich jetzt netzpolitisch engagiert fühlen. Bitte, bitte, es wäre ganz toll, wenn wir bei diesem netzpolitischen Thema, nämlich gerade mit diesem Transparenzthema, gerade mit dem, was der Jens jetzt gerade angesprochen hat, in der öffentlichen Debatte, dieser Untersuchungsausschuss, wenn wir da sagen würden, hey, wenn da jetzt Piraten sitzen würden, dann hättet ihr das gestreamt und dann wir hätten es auch abgeklärt, dass das zur besten Sendezeit auf ARD kommt, damit da eine tatsächliche gesellschaftliche Debatte über das, was dort passiert ist und im Zweifel immer noch passiert, stattfinden kann überhaupt. Und bitte, bitte in die Richtung kommentieren. Ja, also kann ich nur unterstützen. Also kurze Pressemitteilung, danke WikiLeaks, Piratenpartei begrüßt halt die Veröffentlichung von diesen Protokollen, ist aus meiner Sicht nicht falsch. Ja. Aber euch ist aber schon bewusst, dass es auch Piraten gibt, die in eine andere Richtung argumentieren. Mir ist das nicht bewusst. Nee, welche Piraten sind das? Martin Delius zum Beispiel. Okay, ist mir nicht bewusst. Was hat denn Martin Delius dazu gesagt? Der hat gesagt, dass das ein Aus für den Untersuchungsausschuss wäre, dass man jetzt keine Leute mehr in den Untersuchungsausschuss reinladen muss, weil die sowieso nichts mehr sagen würden, wenn es in der Öffentlichkeit ging. Weiter. Ob man das als richtig empfindet, ist eine andere Sache. Ich will damit nur klar machen, wir haben nicht eine Meinung. Also darauf ist der Jens ja eben schon in seine Äußerung eingegangen und hat gesagt, ja, das ist so, aber es wurde ja gesagt von den Parteien, die da teilnehmen, das soll jetzt transparent aufgeklärt werden. Das ist ja die Ansage. Und das ist halt nicht möglich, wenn nur kryptische Nachrichten aus diesem Untersuchungsausschuss rauskommen. Und das ist nämlich genau das Problem, was der Jürgen jetzt sagt. Da wir das nicht als Partei sofort kommentiert haben und eben genau das, was der Jens da gesagt hat, als die Parteimeinung hingestellt haben über die Bundeswebseite, hat jetzt natürlich jeder einzelne Pirat die Möglichkeit, dasselbe auf Twitter oder auf dem jedweden Medium, das ihm passt, zu kommentieren und das wird dann als Parteimeinung dargestellt. Ganz kurz, wo ist denn das Statement von Martin Delius dazu? Das würde mich auch interessieren. Ich denke, also er hat geschrieben, er wird einen Blog dazu schreiben. Wo hat er das denn geschrieben? Kannst du mal das bitte im Pad verlinken, damit wir das auch wissen? Finde ich, weiß ich nicht. Ich ganz genau, ich habe es nur in der Diskussion heute mitbekommen. In welcher Diskussion? Hat er sich ein paar Mal unterhalten. Ah, okay, vielleicht kannst du uns das kurz hier linken, denn wir können damit auch nur arbeiten mit deinen Aussagen, wenn wir sie vorliegen haben. Frag ihn doch ganz kurz, der sagt da gerne was zu. Nee, sorry, das ist für mich jetzt keine Hohlschuld, sondern wir können damit dann arbeiten, wenn es hier jetzt in der Sitzung präsent ist. Ansonsten ist es für mich jetzt nicht operationalisierbar. Ich suche es gleich mal. Genau, also Martin kann ja auch herkommen und man kann sich darüber unterhalten. Er ist natürlich Abgeordneter. Ich sage jetzt mal, das Argument, wie gesagt, was gegen diese Veröffentlichung spricht, ist von dem Ausschussvorsitzenden Sensburg von der CDU auch schon gekommen, dass der eben sagt, es gibt eben Zeugen, die jetzt natürlich, wenn sie vorgeladen werden von der Telekom zum Beispiel, genau sagen können, okay, was haben die Leute vom BND gesagt, was haben die anderen Leute gesagt und ihre Aussage dann dementsprechend abstimmen können. Andererseits muss man natürlich sagen, öffentliche Sitzungen sind öffentlich. Das heißt, das, was dort besprochen wird, davon muss man ausgehen, dass das der BND und die NSA sehr genau wissen, ja, genauso wie Netzpolitik und WikiLeaks und die Piratenpartei, die alle ihre Leute dort in der Sitzung drin sitzen haben. Ja. Das heißt, jeder von denen passt natürlich auch wie ein Schießhund, was da jetzt genau erzählt wird. Hat man ja letztes Jahr auch schon gehabt, diesen Skandal, dass dort Ausschussmitglieder bespitzelt wurden. Das heißt, wenn das halt öffentlich ist, ja, da muss man auch davon ausgehen, dass natürlich Leute sich auch aus diesen Sitzungen oder aus den Protokollen von André Meister da informieren können. Ich glaube, was man auch sagen muss, ist, so wie der Ausschuss in den letzten Wochen und Monaten gelaufen ist, ja, verstärkt sich eben bei vielen Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, ganz, ganz stark der Eindruck, dass dieser Ausschuss überhaupt gar nichts aufklärt. Weil der Punkt ist ja, wir haben jetzt halt seit über einem Jahr oder seit Mai 2014 diesen Untersuchungsausschuss und richtig dahinter gekommen, oder so richtig die Zusammenhänge aufgedeckt, woran das jetzt genau liegt und dass wo diese 500 Millionen Einträge hergekommen sind. Ich kann das jetzt nicht alles im Detail sagen, aber so richtig aufgeklärt worden ist das ja immer noch nicht. Ja, das heißt, es besteht jetzt natürlich die Gefahr, wo dieser NSA-Skandal jetzt bald 2 Jahre alt ist, dass dieser Ausschuss irgendwann so nach der Sommerpause langsam an Bedeutung verliert. Ja, und dann interessiert mich, dass wir irgendwann keine Sau mehr. Und in 2017 ist das alles halt sowieso Schnee von gestern. Deshalb wahrscheinlich die Taktik hier, jetzt halt quasi politischen Druck aufzubauen, um erstmal überhaupt den Ausschuss halt ein bisschen vorzuführen. Angeblich ist das ja alles öffentlich. In Wirklichkeit kann die Öffentlichkeit das nicht wirklich nachvollziehen, was da passiert. Ja? Frage, wieso brauchen wir WikiLeaks, um da Öffentlichkeit herzustellen? Warum machen das nicht die Piraten? Ich meine, Transparenz war mal unser Ding. Ja, dann bring mir die Protokolle dabei, bring mir die Verschlussdaten dabei, da können wir die auf die Webseite stellen. Aber wenn wir die nicht haben, können wir die nicht auf die Webseite stellen. Genau, also was man da wissen muss, ist, es wird quasi von dem Ausschuss ein offizielles Protokoll geschrieben. Von den öffentlichen Sitzungen und von den geheimen Sitzungen. So. Und diese Protokolle werden aber nicht veröffentlicht. Es sind nur bestimmte Beweisanträge veröffentlicht worden, aber die stenografischen Protokolle der Sitzungen sind nicht veröffentlicht worden. Ja? Und insofern kann man eben auch nicht im Wortlaut nachvollziehen, was beispielsweise der Unterabteilungsleiter für Selektoren vom Bundesnachrichtendienst jetzt halt genau gesagt hat, sondern man hat eben nur das Live-Transkript von André Meister, der natürlich nicht alles zu 100% mitschreiben kann. Ja, das heißt, damit kann man das zwar live halbwegs verfolgen, über was da gesprochen wird, nur ist das ja nur ein Live-Transkript, das ist ja kein wortwörtliches offizielles Protokoll. Das heißt, darauf kann ich ja niemanden so genau festnageln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn ich jetzt mit diesen Aussagen aus den öffentlichen Sitzungen Politik machen will, wenn ich damit arbeiten will, wenn ich dann sage, ich verlinke jetzt auf Netzpolitik, dann könnte jemand sagen, nein, das hat er wortwörtlich so nicht gesagt, das hat der André Meister möglicherweise falsch mitgeschrieben, weil Meister eben kein offizielles Protokoll anfertigt und auch kein Stenograf ist. Das ist also quasi einer, der hobbymäßig halt mittippelt. Das heißt, wenn du das mal gelesen hast, teilweise, also wenn der einmal niesen muss, der Meister, der André Meister, in dem Moment sind dann eben, die Sätze fehlen dann halt. Niemand kann ja 8 Stunden lang in einer Tour alles mitschreiben. Und die Protokolle, die jetzt veröffentlicht werden, sind wirklich die offiziellen Protokolle, wo man eben genau sagen kann, guck mal, der hat genau diesen Satz gesagt. Okay, Jens, ich denke, ich mache mal hier einen kleinen Break, weil, wie auch Danny das Ganze sagt, das ist im Grunde genommen eine hauptsächliche Geschichte auch für unsere Presse, ne? Man kann jetzt hier in der Aufnahme, weil auch hier das jetzt, was du gesagt hast, alles mitzuprotokollieren, ist natürlich auch wieder extrem schwierig. Zum Glück haben wir ja die Aufnahme, da kann man sich vielleicht was rausziehen, aber es wäre wirklich angebracht, das Richtung, also entweder Bundespresse beziehungsweise dort nochmal zusammenzufassen, genau die Sache, die du hier angeführt hast, die gehöre ja dahin. Und das ist ja im Grunde genommen auch eine der Aufgaben des Themenbeauftragten, das wirklich mal auseinander zu dezidieren. Ich würde da sollte man direkt irgendwas machen. Irgendjemand hat ja schon gesagt, es gibt schon ein Pad. Ich glaube, Benny, du warst es. Du bist ja auch Website und Geschichte. Ich sehe auch unten im Augenblick Bernd. Bist du da? Du könntest vielleicht auch noch was dazu sagen, dass man im Nachgang, dass ihr euch da Kopf zusammentut und tatsächlich noch was rausgibt. Weil gerade die Informationen, wie das zusammenhängt oder so irgendwas, die Aufklärung darüber tut doch wahrscheinlich Not, oder? Aber auch ganz kurz nochmal. Also was man nochmal sagen muss, ist eben von diesen öffentlichen Ausschusssitzungen gibt es keine Aufzeichnungen. Ja, es sind am Anfang von diesem Ausschuss 3 Sitzungen von Gutachtern halt Video aufgezeichnet worden, wo es diese Videos auch zum Download gibt. Das waren die Sitzungen, wo Sachverständige gehört wurden, aber keine Zeugen. Das heißt, es sind Völkerrechtler und Verfassungsrechtler und Leute vom CCC als Sachverständige vorgeladen worden, um Sachverständigengutachten sind in Auftrag gegeben worden, die dort dann vorgetragen wurden. Und diese Gutachten sind veröffentlicht worden, die Dokumente. Und es sind auch die Videoaufzeichnungen von diesen Ausschusssitzungen, von diesen öffentlichen Sitzungen veröffentlicht worden. Dann gibt es diese Zeugenvernehmungen von den BND-Leuten und Telekom-Leuten und so weiter. Und da gibt es eben keine Ton- oder Videoaufnahmen. Also es gibt nur das brüchige Protokoll von dem André Meister, wo man eigentlich keinen wirklich drauf festnageln kann. Das heißt, wir haben als Piratenpartei zum Beispiel keine Möglichkeit, aus der Sitzung halt ganz konkret zu zitieren oder mit Zitaten zu arbeiten. Jens, genau das ist es, was auch vorhin Dennis gemeint hat auch ich meine, hier sind jetzt im Augenblick 40 Leute, die hören das, was du sagst. Ne? Fasst es in der Ding kurz zusammen, meinetwegen in der Blog oder sonst irgendwas als Themenbeauftragter und knallt es irgendwo raus und erklärt das. Ja, also ich glaube, jetzt das inhaltlich ist jetzt zumindest klar. Dann von meiner Seite soweit geht dann soweit durch. Danke nochmal für den Link von Martin. Okay, noch Frage an Jens in die Richtung oder entlassen wir jetzt Jens in irgendeine Richtung, dass er da anfangen kann, da wirklich mal das auch zusammen, oder wer sich noch berufen fühlt, der kann ja eventuell am Schluss helfen. Bitte nicht am Schluss helfen, sondern bitte gleich was schreiben, weil ich werde da heute leider nicht mehr dazu kommen. Gut. Jetzt habe ich das Pad verloren. Moment. Dann wäre jetzt quer Michael Melter dran. Der ist entschuldigt. Dann käme noch Bildung und Forschung, Wissenschaft. Michael? Ja, ich kann es kurz machen. Wir hatten letzte Woche Sitzung gehabt. Da war auch die Monika Pieper vom Landtag NRW dabei. Da läuft die Zusammenarbeit hervorragend. Es ist eigentlich normales Alltagsgeschäft. Es stehen ein paar externe Termine an, aber die sind erst Ende des Jahres. Deswegen habe ich es noch nicht reingeschrieben. Ansonsten steht so im Bett, da hat sich noch nicht viel geändert. Gut, danke Michael. Frage? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir zu Freie Netze. Daniel Wagner. Tut auch Dinge? Gut, dann wären wir auch mit der Themenbeauftragten durch. Dann noch der Punkt Information. Hier ist jetzt ein Jahr drin, sollen wir die FSAs in der Richtung auch mit der Bewerbung. Ich habe mittlerweile in die Bewerbung reingeschaut. Die Bewerbungsfrist war der 2. Mai. Das ist ja mittlerweile abgelaufen. Muss man mal gucken, ob da irgendjemand sich beworben hat und der Bundesvorstand was raustut. Ansonsten würde man diese FSA-Geschichte dann mal unterlaufende Projekte aufnehmen, wenn nichts dagegen spricht. Einfach mal Rundfrage auch in den Zuhörerraum. Wer hätte was dagegen? Das scheint nicht der Fall, dann werden wir das für die nächste Sitzung unterlaufende Projekte einfügen. Und dann habe ich unter Informationen noch einen Eintrag, Demokratie-Schütze, Demokratie-Verteidiger. Wer hat das eingetragen und möchte was dazu sagen? Scheinbar keiner. Gut. Ich weiß nicht, wer es eingetragen hat, aber das sollte man auf jeden Fall bewerben. Das ist eine super Aktion. Der komplette BUFO wird da teilnehmen und das sollten alle in ihren Landesverbänden auch wirklich bewerben. Da wollen sie eine Menschenkette vor dem Verfassungsgericht machen, steht ja alles drin. Und wenn wir da starten, wäre das schon ein Bild für uns. Okay, auch für die Zuhörer in der Aufnahme, denn also am Geburtstag des Grundgesetzes, dem 23. Mai, soll um 15 Uhr in Karlsruhe eine Menschenkette um das Gebäude des Verfassungsgerichts symbolischen Schutz vor den Angriffen aus der Union bieten. Da gibt es von Baden-Württemberg Adresse, URL, ne? Der komplette BUFO und Pirate wird an der Aktion Schutz der wehrhaften Demokratie in Karlsruhe teilnehmen. Damit der Aufruf, dann wisst ihr da auch Bescheid, könnt ihr euch darauf vorbereiten. Wären wir auch ist ja nochmal Zeit, auch in der nächsten Sitzung auch nochmal Werbung dafür machen. So. Da findet ja schon einiges auch anderswo statt. Also nicht nur bei uns der CSD, in Hamburg ist auch der FSA, der Zukunftskongress in Nordrhein-Westfalen, das massiert sich wieder mal alles auf einem Tag. Von Bavü sind gerade noch Leute von der Vorstandssitzung unten, die kann man vielleicht fragen, ob sie ein bisschen was dazu sagen wollen. Okay, ich sehe, da trägt gerade einer noch eine Sache ein, also auch an die Zuhörer später in der Aufnahme ab Zeile 239 im Protokollpad kann man das auch nochmal nachlesen. Weil dann wären wir jetzt somit am Ende mit dem kleinen Hinweis immer auf, den wir ständig machen, auf die Koordinatorenkonferenz in Zeile 245. Wenn jetzt keine weitere Frage zu oder Anregungen oder sonstiges jemand noch einbringen möchte, würde ich dann die Sitzung schließen. Also letzte Gelegenheit, noch sich zu melden. Ja, ich stelle hier nochmal die Frage, weiß schon jemand, dass er einen Plätze, die MK15 nicht braucht, den er uns vielleicht dann überlassen könnte? Thomas, das ist jetzt bei mir, du bist ganz abgehackt angekommen. Kannst du jetzt nochmal langsam wiederholen? Weiß schon jemand, dass er seine Plätze für die MK10-1 vollständig braucht? Du meinst jetzt Marina Kassel? Also soweit ich über Thüringen informiert bin, wird Thüringen die 4 Plätze belegen. Danke. Gut, wenn denn keine weitere Frage, Anregungen sind, dann würde ich die Sitzung um 21.23 Uhr schließen. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmenden, vor allem bei Skara fürs Protokoll und bei Jan für die Aufnahme. Die wird dann ins Krähennest hochgeladen, wie üblich. Auch bei Wawajub, der noch parallel aufgenommen hat. Und alle Zuhörer und Teilnehmenden einen schönen Abend und bis auf nächste Woche. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.